Am Samstagvormittag fährt Ella Davis nach Manitou. Auf dem Rücksitz beschäftigt ihre Tochter sich mit dem iPad Mini, das sie zum Geburtstag bekommen hat. Ella hat Danny Coughlin erzählt, sie habe eine Babysitterin, deren Uhr ticke. Das war eine Lüge, aber sie fühlt sich nicht schlecht dabei. Schließlich lügt er, was Yvonne Wicker angeht, und seine Lüge ist größer als ihre. Bist du dir sicher, dass er lügt? Völlig sicher? Ella und Laurie wohnen momentan bei Regina in Great Bend. Reggie hat eine Tochter, die etwa so alt ist wie Laurie, und die Geburtstagsparty war eigentlich die Idee von Reggie. Die ist ganz vernarrt in Laurie und passt liebend gern auf sie auf, wenn Ella arbeiten muss. 100%ig sicher? Sie redet sich ein, dass sie das ist. Weniger sicher ist sie sich, ob Coughlin den Ort der Leiche aus Reue und dem Verlangen heraus gemeldet hat, für sein furchtbares Verbrechen bestraft zu werden. Wäre das der Fall, so hätte er inzwischen wohl gestanden. Jetzt kommt ihr in den Sinn, dass er es aus purer Arroganz getan hat. »Der spielt Katz und Maus mit uns«, murmelt sie. »Was ist, Mami?« »Nichts, Schatz.« »Sind wir bald da?« »Noch 3-4 Meilen.« »Gut. Ich werde in Bierpong immer besser.« »Was für ein Pong?« »Ich werf kleine Bälle in Bierbecher. Wenn ich's schaffe, macht das Platsch und ich krieg Punkte.« »Das ist fein, Laurie.« Sie denkt, Bierpong. Meine 8-jährige Tochter spielt Bierpong. Und dann denkt sie, was ist, wenn er die Wahrheit sagt? Was, wenn es wirklich einen Traum gab? Coughlin erzählt jedes Mal dieselbe Geschichte, ohne wesentliche Unterschiede und ohne die verräterischen Anzeichen, die man ihr in der Ausbildung beigebracht hat. Sein Blick zuckt nicht nach links, er befeuchtet sich nicht die Lippen und erhebt auch nicht die Stimme, als ob er sein Gegenüber überzeugen könnte, indem er lauter wird. Er erklärt nicht zu viel, wobei er riskieren würde, über die eigenen Lügen zu stolpern. Ist es möglich, dass er sich sogar selbst von seiner Unschuld überzeugt hat, dass sein rationales Denken entsetzt über das, was das tief im Innern verborgene Krokodil getan hat, sich eine eigene, alternative Wirklichkeit konstruiert hat? Oder ist es doch möglich, dass er die Wahrheit sagt? Am Morgen hat sie bei den Jacksons in Manitou angerufen und gefragt, ob Jesse bereit sei, sich mit ihr zu unterhalten. Dem hat er ohne Zögern zugestimmt. Und jetzt biegt sie gerade in die Einfahrt der Familie ein. Sie ist nicht da, weil sie Dannys Geschichte über den Traum glaubt, sondern weil sie halbwegs glaubt, was er über Gerbert berichtet hat. Wenn Frank tatsächlich getan hat, was Danny behauptet, könnte das unter Umständen alle Chancen sabotieren, den Fall vor Gericht zu bringen. Mehr als das, es ist falsch. Es ist schlechte Polizeiarbeit. Ihr Unwohlsein über ihren Kollegen nimmt immer weiter zu. Sie ist halbwegs bereit, wütend auf ihn zu werden. Blödsinn, du bist jetzt schon wütend auf ihn. Und ob, sagt sie. Was ist, Mami? Nichts, Laurie. Mrs. Jackson ist damit beschäftigt, draußen Wäsche aufzuhängen. In der Nähe sitzt auf einer Schaukel ein kleiner Junge, ungefähr so alt wie Laurie, und singt das fürchterliche Baby-High-Lied. Als Ella die hintere Tür öffnet und Laurie herauslässt, springt der Junge von der Schaukel und kommt angerannt, um die Besucher in Augenschein zu nehmen. Laurie stellt sich neben Ella und legt eine Hand ans Bein ihrer Mutter. Mrs. Jackson wendet sich zu Ella um und sagt Hallo. »Hi, ich bin Inspektor Davis und möchte Jesse sprechen.« »Der ist im Haus. Jesse, dein Besuch ist da.« »Ich bin Luke«, sagt der kleine Junge. »Ist das ein iPad Mini?« »Ja«, sagt Laurie, »habe ich zum Geburtstag gekriegt.« »Krass!« »Ich heiße Laurie Rose Davis und ich bin 8.« »Ich auch«, sagt Luke. »Willst du mal schaukeln?« Laurie sieht ihre Mutter an. »Darf ich, Mami?« »Ja, aber pass auf, mach dein iPad nicht kaputt.« »Mach ich nicht!« Gemeinsam rennen die beiden zur Schaukel. »Was für ein hübsches Mädchen«, sagt Mrs. Jackson. »Ich hab bloß Jungs. Was hätte ich um eine kleine Tochter gegeben?« »Ach, die kann ganz schön anstrengend sein«, sagt Ella. »Da müssten Sie mal sehen, was Luke alles anstellt.« Mrs. Jackson macht sich wieder ans Aufhängen. Jesse kommt aus dem Haus, gekleidet in Jeans und ein schlichtes weißes T-Shirt. Ohne Zögern geht er auf Ella zu und schüttelt ihr die Hand. Wenn's um Danny geht, rede ich gern mit Ihnen, will Ihnen allerdings gleich was sagen. Ich glaube nicht, dass er getan hat, was man ihm vorwirft. Er ist ein guter Mensch.« Das hat Ella inzwischen mehrere Male gehört, selbst von Becky Richardson, Coughlins gelegentlicher Freundin. Momentan will die natürlich nichts mit ihm zu tun haben, sagt jedoch immer noch, er sei irgendwie der netteste Typ, den man sich vorstellen könne. Außerdem glaubt sie die Geschichte mit dem Traum. »Eigentlich will ich mich gar nicht über Danny Coughlin unterhalten, wenigstens nicht direkt«, sagt Ella. »Stimmt es, dass Inspektor Frank Gelbert ihn gestern in der Schule aufgesucht hat?« »Hat er. Mir ist er nicht sympathisch.« »Ach ja, wieso?« »Er hat sich schon eine feste Meinung gebildet. Habe ich daran gesehen, wie er Danny angesehen hat.« »Na ja«, denkt sie, »meine Meinung gebildet habe ich mir auch, oder?« »Danny sagt, Sie hätten gesehen, dass Inspektor Gelbert seinen Wagen hinter der Schule abgestellt hat?«